Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 39 des Gabelbissen Podcast. Der letzte Release der Folge 38 war ja, naja, etwas holprig, aber mittlerweile läuft wieder alles. Und wenn ihr mich jetzt hören könnt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass bei euch alles wieder wunderbar funktioniert. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, nach der letzten Folge hat mich der Webanhalter über Twitter angeschrieben und gefragt, naja, vielleicht könnte ich mal wieder etwas Gesundes machen. Eine gute Idee, wie ich finde. Und so habe ich ein Thema rausgekramt, das ich eigentlich schon vor einiger Zeit machen wollte, aber irgendwie ja, ist es dann doch wieder unter den Tisch gefallen. In der heutigen Folge möchte ich euch nämlich etwas über die steirische Käferbohne erzählen. Diese spezielle Bohne ist in Österreich bei uns besser bekannt oder eher bekannt als Feuerbohne. Also wenn ihr Feuerbohne im Garten, auf der Loggia, auf der Terrasse, wo auch immer anbaut und sie nicht gleich erntet, sondern dementsprechend lange wachsen lässt, dann habt ihr eben diese steirischen Käferbohnen. Der Botaniker würde das Ganze übrigens Fasoleus cosineus nennen, nur so der Vollständigkeit halber. Wo kommt denn der Begriff Käferbohne eigentlich her? Kommt es von der Größe oder von was ganz anderem? Man dreimal dürfte raten, es gibt diesmal wieder richtig mehrere Gründe, warum man das so nennen könnte. Auf der einen Seite könnte es damit zusammenhängen, dass die Feuerbohne gerne vom Bohnenkäfer befallen wird. Und weil das eben so oft passiert, könnte eben der Name Käferbohne entstanden sein. Aber es könnte auch von der sogenannten Körnerbohne abstammen, denn das war ja die eigentlich ursprüngliche Bezeichnung der heutigen Käferbohne. In dem Zusammenhang spricht man übrigens von einem Tradierungsfehler. Kurz zur Erklärung, stellt euch vor, wir spielen Stille Post mit so 10 Leuten und ich sage euch irgendein Wort und am Ende kommt dann ein leicht abgewandeltes Wort heraus, also nicht das Ursprungswort. In so einem Fall würde man dann vom Tradierungsfehler sprechen. Aber das könnte auch ganz andere Gründe haben, und zwar, weil die Bohne von der Form und der Farbgebung eine optische Ähnlichkeit mit Flügeldecken von Käfern hat. Für mich persönlich eher die logische Erklärung, dass von dem kommt, ja, was es genau war, vermutlich war es wieder mal eine Mischung aus allem. Doch es gibt auch noch oder gäbe auch noch andere Bezeichnungen für die steirische Käferbohne. Und zwar wird sie gern auch türkische Bohne, Schmink-, Blumen- oder Rosenbohne genannt. Und es gibt noch viele, viele andere, aber das wären einmal, würde ich sagen, die wichtigsten Bezeichnungen. Wie bei vielen Sachen war eigentlich dieses Gemüse nicht einheimisch. Man vermutet, man kann es nicht mehr so genau datieren, dass so circa ja, ab dem 17. Jahrhundert die Käferbohne den Weg von Zentralamerika nach Europa gefunden hat. Gewisse Vermutungen gibt es, dass sie bereits schon im 16. Jahrhundert in einem europäischen Kontinent war, und zwar in Spanien, beziehungsweise auch bei den Briten. Und so in den nächsten 100 Jahren hat sie dann mehr oder weniger ihren Weg bis nach Nordeuropa gefunden, also auch in unsere Breitengrade. Es gibt aber noch eine weitere Theorie, und zwar geht die auf die Bezeichnung türkische Bohne zurück. Und zwar vermutet man, dass sie ihren Weg von Südamerika über Zentralasien, über die Krim etc. bis zu uns gefunden hat. Und von daher würde man auch sagen, kommt die Bezeichnung türkische Bohne. Ja, alles nur graue Theorie, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass eben jene besagte Bohne ab dem 19. Jahrhundert in der Steiermark kultiviert wurde. Warum gerade die Steiermark? Das hat ja zwei Gründe. Und zwar ist das ähnlich wie bei den Wachauer Marillen. Wenn ihr euch auf die Wachauer Marillenfolge erinnern könnt, die wachsen ja dort besonders gut, weil es einfach spezielle Vorteile beim Boden und beim Klima gibt. Ja, und das findet man auch in der Steiermark. Und zwar findet die Bohne dort absolut perfekte Bedingungen. Und zwar zunächst einmal beim Boden. Da haben wir einen sehr fruchtbaren Lehmboden. Der ist sehr mineralreich, humusreich und kalkhaltig. Und das ist genau das, was eine Käferbohne als Boden haben möchte. Ja, und dann kommen noch sehr ideale Klimabedingungen dazu. Und zwar gibt es dort ein mildes und stark vom Mittelmeer, ja, vom Mittelmeer geprägtes Klima. Man spricht auch vom sogenannten illyrischen Klima. Und was ist das jetzt eigentlich? Also bei diesem illyrischen Klima habe ich eine sehr, sehr lange Vegetationsperiode. Das Frühjahr beginnt dort eigentlich sehr, sehr früh. Es kann durchaus sein, dass das Ganze schon Ende Februar losgeht und dadurch werden die Böden feucht und das ist ideal, um die Bohnen auszusetzen, damit die relativ rasch und schön keimen können. Ja, und der Sommer ist warm, aber durchaus kann es eher regnerisch sein, was ja fürs Wachstum der Bohne auch nicht gerade negativ ist. Und dann haben wir noch einen schönen, milden und langen Herbst und da kann dann die Bohne richtig fertig reifen. Angebaut wird übrigens das Ganze nach dem letzten Frost und es gibt in Summe drei Möglichkeiten, wie man eine Feuerbohne oder eine steirische Käferbohne kultivieren kann. Vom eigenen Garten und früher hat man das klassisch mit sogenannten Bohnenstangen gemacht. Also die Käferbohne ist keine Bodendeckerpflanze, sondern eine Pflanze, die längere Triebe ausbildet und nach oben strebt. Und da setzt man einfach neben die Bohnenpflanze eine Stange rein und auf der kann sie sich dann schön in die Höhe schlängeln. Heutzutage findet man das eigentlich nur mehr im Haus gebraucht, denn wenn man das industriell oder im größeren Stil machen möchte, wäre das ein bisschen sehr, sehr aufwendig. Von daher sind einige Bauern auf die Technik wie bei den Hopfenbauern umgestiegen und zwar werden große Gestelle mit Drähten und Schnüren konstruiert und daran können dann die Käferbohnenpflanzen in die Höhe wachsen. Und eine dritte Form gibt es dann noch und zwar mit Mischkulturen und zum Beispiel mit Kugelrutz, also Mais angebaut und darin in diesen Maisfeldern werden noch zusätzlich die Käferbohnen angebaut. Und die können dann die Kukurutzpflanze mehr oder weniger als ja, natürliche, ich sage mal, Steighilfe verwenden. Also richtig würde man es eigentlich Rankhilfe nennen. Wer jetzt aber meint, dass dann nur die Bohnen geerntet werden, der liegt falsch. Geerntet werden beide Pflanzen gemeinsam, anschließend werden sie getrennt und weiterverarbeitet. Also es wird bei dieser Art der Kultivierung nichts weggeworfen. Damit ihr vielleicht noch ein bisschen eine Vorstellung haben könnt, wie groß so eine Pflanze wird, also so ein Trieb, so eine Pflanze an sich, kann durchaus eine Länge von 5 Metern erreichen. Also ich finde, das ist ja eigentlich ganz schön viel. Markant ist übrigens auch die Blüte der Pflanze. Und zwar hat die diese feuerrote Form und von daher kommt auch, so würde ich sagen, der Name Feuerbohne. Kann aber unter gewissen Umständen vorkommen, dass die Blüte eine gänzlich andere Farbe entwickelt. Das ist nämlich deswegen, da die fremdbestäubt werden. Und ja, wenn es fremdbestäubt wird, kann es zu Kreuzungen kommen. Und dann habe ich halt andere Färbungen. Es kann sich auch oder wirkt sich auch auf die Bohne selbst aus. Die Ernte an sich erfolgt meist maschinell. Da hat man eine eigene Maschine entwickelt, also da ist das Ganze nicht so aufwendig, wie wir es zum Beispiel beim Machfelder Spargel haben, wo ja alles noch per Hand gemacht wird. Und noch ein kurzer Fakt, 95% der Käferbohnen stammen übrigens in Österreich aus der Steiermark. Es wird aber nicht in der ganzen Steiermark kultiviert, sondern eher in der Süd- oder Südoststeiermark. Man nennt die Region übrigens auch die steirische Toskana. Das hängt mit dem Klima etc. zusammen. Ja, und kultiviert werden dort übrigens zwei Sorten, die Bonella und die Melange. Wie kommt das Ganze zum Kunden? Auf der einen Seite kann man die Käferbohne frisch am Markt kaufen. Es gibt sie aber auch eingelegt oder am meisten halt in getrockneter Form. Wenn ihr die Bohnen frisch kauft, dann dürft ihr diese niemals roh essen. Das betrifft jetzt aber nicht nur rein die steirische Käferbohne, sondern das betrifft im Endeffekt alle Hülsenfrüchte. Denn die enthalten das Gift Fasin und das ist, soll man sagen, nicht gerade sehr bekömmlich. Fasin ist übrigens ein Eiweiß und das Ganze wird durch Kochen mehr oder weniger molekular verändert und somit ist es dann unschädlich für uns. Also Hülsenfrüchte niemals roh essen. Gekocht bietet dann diese steirische Käferbohne eine wunderbare feincremige Konsistenz an. Wenn Bohnen neigen, ja gerne dazu, dass sie ein bisschen mehlig sind. Und bei der, würde ich sagen, ist es einfach ein bisschen feiner und somit ja, geht schon in die cremige Richtung rein. Vom Geschmack her könnte man sagen, dass sie leicht nussig ist. Ja, und jetzt kommen wir zum gesunden Teil. Die steirische Käferbohne enthält nämlich sehr viel hochwertiges Eiweiß und man sagt ja auch bioaktive Pflanzenstoffe nach. Und das bedeutet, der Verzehr der Käferbohne wirkt für uns krebshemmend. Es soll Cholesterin und Blutdruck senkend sein. Also diese Wirkung konnte ihr auch schon in gewisser Hinsicht nachgewiesen werden. Die Bohne wird übrigens in verschiedensten Gerichten verwendet, von Suppen über Hauptspeisen bis Desserts. Also die wird wirklich bei einem sehr breiten Spektrum an Gerichten verwendet. Ganz klassisch und vermutlich am meisten bekannt ist sicherlich der Käferbohnensalat. Und das Rezept werde ich euch dann später genauer vorstellen. Ja, mit ein paar Gewürzen harmoniert die Käferbohne übrigens auch wunderbar, und zwar mit welchen, die so eher in die mediterrane Richtung gehen. Zum Beispiel ja Thymian, vielleicht Salbei und Rosmarin. Die würden recht gut zur Käferbohne dazu passen. Weil ich gerade gesagt habe, mediterran. Diese Hülsenfrucht hat doch noch eine nahe Verwandte in Griechenland, die Fasola gigantes. Die ist wie die steirische Käferbohne eine geschützte, also eine regional geschützte Pflanze und blüht im Gegensatz zur Käferbohne immer weiß und niemals rot. Und die Bohnen an sich sind so cremefarben bis weiß. Und Gigantes lässt einem sicherlich vermuten, das Ding ist ein bisschen größer, richtig. So eine Bohne kann durchaus schon mal die Größe von 2,5 cm erreichen. In der griechischen Küche wird sie recht gern verwendet. Ein Gericht, das ich persönlich am liebsten mag, ist eine Vorspeise. Und zwar, wenn da eben diese Bohnen zusammen mit einer Art Paradeisersauce und Olivenöl schön langsam im Ofen schmoren gelassen. Und das wird dann so, naja, wie soll man sagen, eine Art Eintopf mit einer durchaus bissfesten Bohne drinnen. Mag ich persönlich gern. Aber kommen wir lieber wieder zurück zu unserer Käferbohne. Und zu den Rezepten. Heute gibt es mal zwei Rezepte und fangen wir mal mit dem ganz, ganz klassischen an, dem Käferbohnensalat. Für 4 Personen benötigen wir 500 Gramm getrocknete Käferbohnen, eine Zwiebel, 8 Esslöffel oder mehr, wenn ihr wollt, Essig. Idealerweise haben wir hier natürlich steirischen Apfelessig oder Apfelessig generell. Des Weiteren 4 oder mehr Esslöffel Kürbiskernöl, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal müssen wir die Käferbohnen über Nacht einweichen lassen und am nächsten Tag schön weich kochen. Danach können wir die Zwiebel in ganz, ganz feine Ringe schneiden und aus dem Essig, dem Kürbiskernöl, dem Salz und Pfeffer machen wir eine Marinade. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig mehr Essig und mehr Kürbiskernöl verwenden, beziehungsweise auch weniger. Das überlasse ich dann ganz euren Geschmack. Ich persönlich ja, zähle da nicht so genau mit, sondern ich schmecke es einfach ab, wie es mir persönlich jetzt von der Essig-Kürbiskernöl-Kombination am liebsten ist. Wenn mit den Bohnen fertig erkaltet sind, gießen wir die Marinade drüber, mischen das Ganze schön durch und garnieren es mit den Zwiebelringen. Und das war's schon wieder. Wir können diesen Käferbohnensalat servieren. Den kann man als Abendessen verwenden, als Beilage zu etwas. Das ist dann ganz euch überlassen, wie es euch am liebsten ist. Und dann hätte ich noch ein zweites Rezept. Und das ist eindeutig eine Beilage. Und zwar machen wir abgeschmalzte Käferbohnen. Und zugegeben, von den Zutaten her ist es vielleicht nicht so gesund jetzt wie das vorige Rezept, der Salat. Aber ich würde sagen, weil da drin Käferbohnen sind, könnte man es ja durchaus als gesundes Rezept durchgehen lassen. Was benötigen wir? 500 Gramm getrocknete Käferbohnen, 250 Gramm Räucherspeck, so circa 100 Gramm Schweineschmalz, eine Zwiebel, Salz, Pfeffer, Thymian und eventuell Bohnenkraut. Wie auch beim vorigen Rezept müssen wir unsere Käferbohnen über Nacht einweichen lassen und am nächsten Tag dann schön weich kochen. Der Zwiebel gehört schön kleinwürfelig geschnitten, genauso wie auch der Speck, also den sollten wir auch schön kleinwürfelig schneiden. Ja, dann erhitzen wir eine Pfanne, geben das Schmalz hinein und warten, bis es ein bisschen so sich verflüssigt hat. Dann kommt der Speck dazu und den rösten wir in dem Schmalz schön an. Ja, im Anschluss geben wir noch die Zwiebeln hinzu und die lassen wir darin schön glasig schwitzen. Hier sollte man wirklich darauf achten, dass die keine Farbe annehmen, die sollen wirklich nur glasig angeschwitzt werden. Ja, und zu guter Letzt kommen dann noch die Bohnen dazu und die werden dann, wie man nicht so richtig sagen würde, abgeschmolzt. Sprich, die werden einfach leicht angebraut und angeröstet da drinnen. Mal wieder nicht so lang, die sollen nicht unbedingt Farbe nehmen. Ja, und zu guter Letzt muss man das ganze Gericht dann noch mit Salz, Pfeffer, Thymian und eventuell dem Bohnenkraut abschmecken. Und dann kann man das zum Beispiel jetzt zu einem schönen Grillkotelett servieren oder vielleicht auch zu einer Bratwurst. Das ist dann wieder, wie gesagt, euch überlassen. Man, wie gesagt, nicht gerade das gesündeste Essen, aber geschmacklich dafür top. Und wie Paracelsus ja schon gesagt hat, auf die Dosis kommt es an. Wenn man nicht zu viel davon isst, ist ja kein Problem, wenn man mal ein bisschen was Speckiges und mit Schmalz isst. Tja, und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einiges Neues über die Käferbohne erzählen. Für eventuelle Fragen, Kritik etc. könnt ihr mich gerne über die üblichen Kanäle kontaktieren. Wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr im Abspann. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.